Heute mit Pastor Joseph Prince. Hallo, liebe Gemeinde. Preist den Herrn für all die wunderbaren Zeugnisse, die wir gerade gehört haben. Was Gott für andere getan hat, will er auch für dich tun. Die Bibel ermutigt uns, diese Zeugnisse weiterzugeben, denn so überwinden wir den Teufel. Sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Jedes Mal, wenn du jemandem von Jesus erzählst, gibst du in gewisser Weise das Evangelium weiter. Andere mögen dir nicht glauben wollen, was Gottes Sündenvergebung betrifft, aber dein Lebenszeugnis, das kann niemand anzweifeln. Denk daran, Erfahrung übertrumpft immer Theorie. Halleluja. Niemand kann deine Erfahrung wegdiskutieren, denn sie ist dir widerfahren. Genau wie der Blinde im Johannesevangelium, als Jesus ihn geheilt hatte. Die Pharisäer riefen ihn vor sich und befragten ihn. Sie sagten: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch, Jesus, ein Sünder ist. Der geheilte Blinde sagte daraufhin: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, ich war blind, aber jetzt sehe ich. Also erzählt von euren Erlebnissen. Erzählt vielen, was der Herr getan hat. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist, uns zu schreiben, damit wir es weiterverbreiten können. Wir können es auch auf unsere Website stellen, josephprince.de, wo man viele Zeugnisse von Menschen lesen kann, die geheilt wurden und ein Wunder von Gott empfangen haben. Das stärkt den Glauben, besonders bevor man zum Arzt geht. Nimm dir Zeit, die Zeugnisse im Bereich Heilung durchzuschauen und zu sehen, was der Herr getan hat. So bauen wir unseren Glauben auf, mit der zuversichtlichen Erwartung von Gutem in unserer Zukunft. Preis den Namen von Jesus. Ich möchte jetzt fortfahren, wo wir letzte Woche aufgehört haben. In Römer 8, Vers 1 steht: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das griechische Wort, das hier mit keine übersetzt wird, sollte besonders betont werden, weil es absolut nichts bedeutet und keine Ausnahmen zulässt. Es ist ein sehr ausdrückliches Nein. So gibt es jetzt absolut keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz der Sünde und des Todes kam, seit Adam und Eva gesündigt haben. Und wir wissen, dass es wirkt. Jedes Mal, wenn du an einer Beerdigung teilnimmst, siehst du das Endergebnis des Gesetzes der Sünde und des Todes im Leben der Menschen um dich herum in verschiedenen Stadien. Und was Gott uns wissen lassen möchte, ist dies. Gott wollte niemals, dass wir ein Leben führen, in dem wir immer schwächer werden, alt werden und dann sterben, oder überhaupt Krankheiten und Gebrechen unterliegen. Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Traum für den Menschen, sogar für die ersten Menschen, Adam und Eva, war es, dass sie in Gesundheit, ewiger Jugend und Stärke leben und all die guten Dinge genießen, die Gott für sie hat. Aber wir kennen die Geschichte. Durch ihre eigene Wahl, durch ihren eigenen Willen waren sie Gott gegenüber ungehorsam. Wer Gott ungehorsam ist, gehorcht tatsächlich dem Feind, dem Teufel, und setzt sich dadurch all dem aus, was der Teufel ins Leben des Menschen bringen möchte. Der Teufel hasst den Menschen, weil der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Da der Teufel nicht direkt gegen Gott vorgehen kann, geht er gegen Gottes Ebenbild, den Menschen, vor. Er hasst dich, mein Freund. Der Teufel hasst dich. Gott liebt dich. Wenn du Gott gehorchst, gehorchst du dem, der dein Bestes im Sinn hat. Du gehorchst dem, der sagt: Ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Der Teufel hingegen hat nichts als Zerstörung für dich geplant. Aber er wird dich immer durch die Begierden des Fleisches, den Hochmut des Lebens oder die Begierden nach anderen Dingen dazu verleiten, Gott ungehorsam zu sein. Und dann kommt das Ergebnis. Die Bibel sagt, Sünde bringt den Tod hervor. Aber als Jesus am Kreuz starb, errichtete er ein neues Gesetz für alle Gläubigen. Die Bibel sagt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes des Lebens ist, Ähnlich wie ein Naturgesetz, kein Gesetz der 10 Gebote oder der Gerichte, sondern eine Betriebsweise, wie das Gesetz der Schwerkraft. Was hochgeht, muss aufgrund der Schwerkraft wieder herunterkommen. Ebenso gibt es geistlich gesehen ein Gesetz des Geistes des Lebens in jedem Gläubigen. Das Leben ist das Zoe-Leben, das Jesus uns gegeben hat. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist das Leben, das wir haben. Und dieses Leben hat ein Gesetz in sich, das uns frei macht. Das Wort steht hier im Perfekt. Es hat dich frei gemacht. Solange du dich an das Gesetz des Geistes des Lebens hältst, macht es dich frei. Es ist bereits gegeben. Es hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Manchmal verstehen wir nicht, wie das funktioniert, wenn wir immer noch Schwäche und Depression in unserem Leben sehen. All dies sind Anzeichen des Todes. Gott wollte nie, dass dieses Gesetz auf die Erde kommt, aber es kam durch die Sünde des Menschen. Es ist wie das Gesetz des Auftriebs, das das Flugzeug von der Schwerkraft befreit. Das Gesetz der Schwerkraft ist immer noch da. Aber jedes Mal, wenn das Flugzeug abhebt, gibt es ein anderes Gesetz, das es übersteigt und das Flugzeug von der Schwerkraft befreit. Es ist das Gesetz des Auftriebs. Solange dieses Gesetz beachtet wird, hebt es dich immer höher und übersteigt die Schwerkraft. Gott hat ein größeres, höheres Gesetz eingeführt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, das dich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Dieses Gesetz existiert immer noch in der Welt, aber Gott möchte, dass wir im Geist leben, weil es das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus ist. Das haben wir heute gelernt. Preist Gott. Eines der Dinge, die du auch tun kannst, ist, immer das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus zu bekennen, dass es dich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit hat. Jedes Mal, wenn du ein Symptom in deinem Körper spürst oder Schwäche oder was auch immer, bekenne einfach, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Vergiss nicht, Glaube ist das Aussprechen dessen, was du glaubst. Wie David in den Psalmen sagte, ich habe geglaubt, darum rede ich. Und Paulus zitierte David in 2. Korinther Kapitel 4. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, den Geist des Glaubens wie David in den Psalmen, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Das ist der Geist des Glaubens. Glauben und reden. Und weil wir im Bild Gottes geschaffen sind, sollte es bei uns genauso weitergehen wie bei ihm. Gott spricht und dann sieht er. Der Mensch ist heute so gefallen, dass er auf umgekehrte Weise agiert. Wir wollen sehen und dann sagen, was wir sehen, richtig? Aber Gottes Weg ist immer, das Gute, das du sehen willst, zuerst auszusprechen. Gott selbst sah niemals Gutes, bis er sprach. Als er Licht wollte, sah er eigentlich Finsternis. Aber Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott sah Gutes, nachdem er gesprochen hatte. Wir haben denselben Geist des Glaubens. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. So funktioniert Glaube. Paulus sagt, wir haben denselben Geist des Glaubens wie David in den Psalmen. Er zitiert David. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So werden wir gerettet. Wir sagen, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet sind. Wie machen wir uns all das, was Christus für uns getan hat, zu eigen? Durch Glauben. Aber wie funktioniert Glaube? Römer 10 sagt uns, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, beachte wieder, Glauben und Reden, Glauben und Reden. So funktioniert Glaube und so machst du dir all die Dinge Gottes zu eigen, die Errettung. Der nächste Vers sagt uns, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es ist immer dasselbe. Herz und Mund sind immer am Prozess des Glaubens beteiligt. So hast du Glauben. So übst du Glauben aus. So setzt du Glauben in deinem Leben frei. Also bekenne, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Jedes Mal, wenn du dich müde fühlst, jedes Mal, wenn du ein Symptom verspürst, das dich überwältigen will, bekenne einfach, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Denn das ist dein gegebener Platz in Christus, der das Gesetz der Sünde und des Todes im Geist des Lebens übersteigt. Also müssen wir wissen, dass wir jetzt in Christus Jesus sind. Wir sind in ihm geborgen. Gott sieht dich nie außerhalb von Christus, denn er sieht deine Identität immer in Christus. Alles, was mit Christus passiert ist, ist auch mit dir passiert. Als er am Kreuz starb, sagt Gott, du bist mit ihm gekreuzigt worden, du bist mit ihm gestorben, du bist mit ihm begraben worden. Als Gott ihn von den Toten auferweckte, bist du mit ihm auferweckt worden. Und als Gott Jesus zu seiner Rechten setzte, hast du dich mit ihm hingesetzt. Preis den Herrn. An diesem Ort, in dieser Sphäre, in der du in Christus Jesus bist, bist du für immer in ihm. Du bist nicht durch deine eigene Anstrengung dort. In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, durch ihn. Mit anderen Worten, es ist Gottes Werk, nicht unseres. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Halleluja. Preis den Herrn. Jesus ist all dies für uns. Und es geschieht durch die Erkenntnis, dass wir in Christus sind. An diesem Ort sind wir mit allen Segnungen gesegnet. Preis den Namen von Jesus. Die Bibel sagt uns weiter, dass Gott die Sünde im Fleisch verurteilt hat. Als wir mit Christus gekreuzigt wurden, hat Gott die Sünde verurteilt. Beachte, es heißt Sünde im Singular. All unsere Sünden sind durch das Blut Christi vergeben. Was wir tun, sind die Sünden. All diese Sünden sind durch Christi Blut vergeben. Aber wer wir waren, unser alter Mensch, konnte nicht anders als zu sündigen. Als Adam fiel, wurde die sündige Natur durch die Generationen weitergegeben. Und jedes Kind wird in Sünde geboren. Jeder ist ein Sünder. Doch dann hat Gott uns in Christus gesetzt. Als Christus am Kreuz zum Sündopfer wurde, hat Gott uns in Christus gesetzt und unser alter Mensch, unsere alte sündige Natur wurde gekreuzigt und ist vergangen. Als Gott Christus von den Toten auferweckte, ist das neue Du auferstanden. Du wurdest in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit neu erschaffen. Du bist mit Christus auferstanden. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber du musst eines wissen. Auch wenn dein Geist wiedergeboren ist und in Gottes Augen gerecht ist, muss dein Verstand sich daran anpassen. Dein Verstand wird ständig erneuert. Die Bibel sagt, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes und werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Der Verstand muss erneuert werden, um zu verstehen, was mit uns passiert ist. Nachdem du gerettet und wiedergeboren bist, fühlst du dich manchmal immer noch wie der alte Mensch. Du erlebst geistliche Kämpfe in deinem emotionalen Bereich, fühlst Depression, Wut und all diese Dinge. Als ob du nicht gerettet wärst und immer noch die alte Natur hättest. Aber nein, mein Freund, du bist wiedergeboren. All dies sind Gefühle im emotionalen Bereich, im seelischen Bereich, nicht im geistlichen Bereich. Das wahre Du ist ein Geist. Du lebst nur in einem Körper. Du bist ein geistliches Wesen, weil Gott dich in seinem Bild geschaffen hat. Gott hauchte dem Menschen Leben ein. Als Gott Adam schuf, formte er seinen Körper aus dem Staub der Erde. Deshalb heißt es Staub zu Staub. Sein Körper kam aus dem Staub der Erde, aber der wahre Adam, sein Geist und seine Seele wurden eingehaucht. Als Gott Adam formte, war sein Körper wie eine leblose Puppe, die sich nicht regte. Doch dann blies, hauchte Gott ihm Leben ein. Das hebräische Wort vaipa bedeutet, dass Gott dem Menschen Leben einhauchte. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der Mensch hat einen Geist, der von Gott kommt. Deshalb wird der Mensch, ob seine Sünden vergeben sind oder nicht, ob er wiedergeboren ist oder nicht, für immer leben. Es ist entweder die Hölle oder der Himmel. Deshalb kann der Mensch nicht einfach aufhören zu existieren, weil er ein Geist ist. Aber er hat auch eine Seele, einen Verstand und er lebt in einem Körper. Also was du jetzt siehst, ist mein Körper. Das ist das Haus, in dem ich lebe. Aber das wahre Ich ist innen. Wenn ich dich ansehe, ist das wahre Du innen. Wir müssen verstehen, als der Mensch fiel, starb er geistlich. Als Gott Adam sagte, an dem Tag, da du von diesem Baum isst, musst du gewisslich sterben, steht da im Hebräischen wörtlich, sterbend wirst du sterben. Mit anderen Worten, er würde geistlich sterben und dann würde er eines Tages körperlich sterben. Also an dem Tag, an dem Adam sündigte, starb er geistlich. Das bedeutet, dass ihm das Bewusstsein von Gott abhanden kam. Er reagierte auf Gott nicht mehr so, wie Gott es wollte. Er war abgeschnitten, geistlich tot und lebte nur noch durch seinen Verstand oder seinen Körper. Seitdem haben Menschen entweder ein überentwickeltes Gehirn oder einen überentwickelten Körper, richtig? Stark wie Pastor Lawrence. Aber Gott will nicht, dass wir uns entweder von unserem Körper oder von unserem Verstand leiten lassen. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass ihr euren Verstand ausschalten oder euren Körper ignorieren sollt. Nein, im Gegenteil. Gott möchte, dass wir uns um diese Bereiche kümmern. Aber Gott will, dass unser Geist der Anführer ist. Der Geist soll die Seele anführen. Die Seele soll dem Geist unterworfen sein. Deshalb, wenn Gott uns im Heiligen Geist tauft, beginnen wir in einer Sprache zu sprechen, die wir nicht verstehen. Wir beten im Geist und der Verstand sagt, was sagst du da? Hör auf, das ist Kauderwelsch. Ich verstehe es nicht, also musst du aufhören. Der Verstand will immer dominieren, der Verstand oder der Körper. Der Körper sagt, ich will es, ich will es. Wenn ich es will, will ich darin schwelgen. Ich fühle es, also will ich nachgeben. Wenn ich hungrig bin, will ich essen, und zwar jetzt sofort. Es gibt Menschen, die sich von ihrem Körper leiten lassen und einige, die sich von ihrem Verstand und ihren Emotionen leiten lassen, der Seele. Aber Gott möchte, dass wir uns vom Geist leiten lassen. Und das nennt die Bibel im Geist wandeln. In Römer 8, gleich nach dem Gesetz des Geistes des Lebens, ist davon die Rede, dass Gott die Sünde im Fleisch verurteilt hat. Dort werden wir aufgerufen, nach dem Geist zu trachten, unseren Verstand auf den Geist zu richten. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber, Leben und Frieden. Nochmal, das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber, Leben und Frieden. Bibelexperten sagen oft, dass sie bei bestimmten Passagen nicht wissen, ob sich diese auf den Heiligen Geist oder den menschlichen Geist beziehen. Manchmal bezieht es sich nicht auf den Heiligen Geist, sondern auf den menschlichen Geist. Das Trachten des Fleisches ist dein Körper. Und das Trachten des Geistes ist daher tatsächlich dein menschlicher Geist. Dein Geist ist von Neuem geboren. Er ist neu erschaffen, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit, sagt uns die Bibel. Richte deinen Verstand an deinem Geist aus. Dort wohnt der Heilige Geist. Deshalb ist in bestimmten Passagen nicht eindeutig, ob es sich um den Heiligen Geist oder den menschlichen Geist handelt, weil Gott sie eins gemacht hat. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Es spielt keine Rolle, ob es sich in dem Vers um den Heiligen Geist oder den menschlichen Geist handelt. Du musst nur wissen, wenn du auf deinen menschlichen Geist hörst, hörst du auch auf den Heiligen Geist, weil er dort wohnt. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Halleluja! So spricht Gott zu dir. So führt dich Gott von innen heraus. Und dann möchte Gott, dass du deinen Verstand und den seelischen Teil führst. Lass mich dir das anhand einer Illustration zeigen. Schau dir diese Grafik an. Ist es nicht gut, dass wir uns selbst so kennen, wie Gott uns gemacht hat? Wie gesagt, du bist ein Geist. Du bist ein geistliches Wesen, das in einem Körper lebt. Aber du hast auch eine Seele. Sag das jetzt mal. Ich bin ein Geist, ich habe eine Seele und ich lebe in einem Körper. Dein Körper ist dein Haus. Du hast eine Seele, du bist keine Seele. Du bist ein Geist. Das ist das wahre Ich. Du bist ein Geist, du hast eine Seele, du lebst in einem Körper. Jeder Teil hat seine eigenen Funktionen, die Gott gegeben hat. Natürlich hat dein Körper die fünf Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Das sind deine körperlichen Funktionen. Alles, was diese Sinne aktiviert, aktiviert deinen Körper. Die Funktionen der Seele sind Verstand, Emotionen und Wille. Deine Emotionen, ob du Freude oder Begeisterung verspürst, ob du dich friedlich oder deprimiert fühlst, wenn du dich nicht gut fühlst, das sind alles Emotionen. Sie sind alle in deiner Seele, nicht in deinem Geist. Emotionen können deinen Körper beeinflussen, und das ist auch wichtig zu beachten. Aber schau dir den Willen an. Der Wille ist in deiner Seele. Du entscheidest in deiner Seele. Das sind also die Funktionen der Seele. Und was sind die Funktionen des Geistes? Der Geist hat Gemeinschaft, Intuition und Gewissen. Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Ort, an dem du mit Gott kommunizierst. Du kommunizierst mit Gott, nicht mit deinem Körper. Manchmal fühlen wir Gott, das ist gut und richtig, aber verlass dich nicht darauf. Du kommunizierst mit dem Vater im Geist. Der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die tiefste Form der Gemeinschaft mit Gott. Selbst wenn du ihn körperlich spürst, was passiert, wenn du ihn körperlich nicht mehr spürst? Ich weiß, dass Menschen manchmal in der spürbaren Gegenwart Gottes weinen, und ich wünsche Menschen solche Erfahrungen. Ich mache mich nicht darüber lustig, okay? Aber ich möchte nicht, dass wir von diesen Dingen abhängig sind. Gott sagt, wir wandeln im Glauben, im Geist und nicht im Schauen. Du kannst Gott auch nicht mit deinen Emotionen kontaktieren. Gott, ich möchte dich in meinen Emotionen spüren. Wenn ich Freude, Frieden und Glückseligkeit fühle, fühle ich, dass du nah bist. Nein, mach dich nicht davon abhängig, denn deine Gefühle können schwanken. Aber durch deinen inneren, geistlichen Menschen kannst du Gemeinschaft mit Gott haben. Erkenne das einfach an. Deshalb ist das Beten in Zungen tatsächlich Beten im Geist, wohingegen das Beten mit dem Verstand, das Beten mit deiner Seele, deinem Kopf, deinem Verständnis ist. Die tiefste Form der Gemeinschaft mit Gott findet in deinem Geist statt. Dann gibt es noch die Intuition. Auch wenn Menschen geistlich tot sind, bedeutet das nicht, dass alle geistlichen Funktionen aufgehört haben. Selbst Menschen, die nicht gerettet sind, haben eine gewisse Fähigkeit zur Gemeinschaft mit Gott. Es gibt Momente, in denen sie Gott spüren. Aber diese Fähigkeit ist abgestumpft. Ein besseres Wort wäre abgetötet. Die Bibel sagt zum Beispiel über eine bestimmte Witwe, die nur für das Vergnügen lebt, dass sie schon tot ist, obwohl sie noch lebt. Vom verlorenen Sohn, der in Sünde gelebt hatte, sagte der Vater, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wenn wir von Gott abgeschnitten sind, sind die Funktionen immer noch da. Sie liegen nur brach. Wenn wir von Neuem geboren werden, erwachen diese Funktionen zum Leben. Vollständig, mit voller Kraft, preist den Herrn. Sie werden wieder zum Leben erweckt. Selbst Menschen in der Welt können in ihrer Intuition etwas spüren, lange bevor ihr Verstand es versteht. Deshalb ist es wichtig, die Intuition zu kennen. Die Bibel sagt uns, dass für diejenigen, die von Neuem geboren sind, für die Gläubigen an Christus, ein neuer Bund in Christus besteht und dass Gott sie von innen heraus führen wird. Gott wird seinen Geist in dich legen und dich von innen heraus führen. Und wie? Durch Intuition. Wenn du dabei bist, einen Geschäftsvertrag zu unterschreiben und du überlegst es dir, aber tief in dir spürst du eine Unruhe, die du nicht erklären kannst, dann halt inne, mach eine Pause und bete erneut, bevor du voreilig handelst. Hör auf deinen Geist. Hör darauf, was Gott dir sagt. Vergewissere dich, dass deine Frau an Bord ist, wenn sie gerettet und von Neuem geboren ist. Sie hat auch den Heiligen Geist in sich. Wenn ihr beide übereinstimmt und es Frieden und Ruhe gibt, ein grünes Licht in eurem Inneren, dann könnt ihr fortfahren.